1. Die Komposition der Chorigkeiten ist für den musikalischen Leiter bestimmt. 2. Why Lebenswelt ist deine Wohnung, Herr über die himmlischen Heer. 3. Mein Ziel sind sich zutiefst nach den Vorhofen des Herrn, während mein Haus und mein ganzer Körper dem lebendigen Gott voller Freude zu jubeln. 4. Sogar der Spatz hat ein Zuhause gefunden und die Schwalbein nest für ihr Jungen direkt bei deinen Altren, Herr der Heer, mein König und mein Gott. 5. Glücklich sind die Genigen, die in deinem Haus wohnen dürfen, denn sie werden dich dort one unterlass preisen. 6. Gesegnet ist der Mensch, der sein Stück in dir findet und dessen Haus auf die Pilgerreise am Heiligtum ausgerichtet ist. 7. Wenn sie durch der Taler sehen, verwandeln sie dies in Ort mit Wasserquellen, waren der Frühregen das Land zusätzlich mit Siegen bedeckt. 8. Sie wandern mit standig wachsender Kraft voren, bis sie schließlich vor Gott auf dem Berg Zion erscheinen. 9. O Herr Gott der himmlischen Heer, hör mein Gebeten schenk mir Gehör, du Gott Jakobs. 10. Gott, du bist unser Schützender Schild, blicke doch freundlich auf das Angesicht deines Gesalbten. 11. Ein einziger Tag in deinen Vorhofen ist besser als tausend Tage anderswo, ich mochte lieber in der Schwelle des Hauses meines Gott stehen, als in den Zelten der ungerechte Kiet zu wohnen. 12. Den Gott der Herr ist Sun und Schild, schenkt Neid und Herrlichkeit und verweigert denen nichts Guts, die ein untadeliges Leben führen. 13. Herr über die himmlischen Heer, glücklich ist der Mensch, der sein ganzes Vertrauen auf dich setzt.